1 Live. Noob und Nerd, die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis! Wohnzimmer! Wir müssen schon mal langsam unsere Wohnung für die Halloween-Party vorbereiten. Okay, das heißt Spinnweben wegmachen und das Skelett wegbringen. Welches Skelett? Erinnerst du dich noch an den Paketzusteller, dem wir gesagt haben, er soll kurz in der Küche warten? Das war doch vor 2 Jahren. Eben. Wir sollten den mal rausbringen. Hola, Jungs. Hi, Sie. Ich habe für unsere Halloween-Party schon eine Playlist mit Halloween-Songs gemacht. Was ist denn da drauf? Michael Jacksons Thriller. Und was noch? Wie, was noch? Gibt's noch andere Halloween-Songs? Nee. Danke, Sie. Guck mal, das wird mein Kostüm. Du hast ja einfach nur eine blonde Perücke auf. Ich bin Magisk Boy vom dänischen Team Dignitas. Die haben am Sonntag bei der Counter-Strike Global Offensive die Epic Center Grand Finals in Moskau gewonnen. Headshot! Und was ist daran gruselig? Dass keiner von euch das bisher wusste. Ah, mach mir keine Angst. Die Frauen werden das Kostüm lieben. Meins kam ja im letzten Jahr nicht so gut an. Und als was gehst du? Als Howard. Welcher Howard? Naja, von Howard Met Your Mother. Da gibt's keinen Howard. Deswegen habe ich ja auch kein Kostüm an. Yeah, Halloween, yeah. Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de